A7b. Ja, Sie haben recht. Gerade bei den Medikamenten zur Behandlung der Epilepsie können dosisabhängige Nebenwirkungen auftreten. Mit welchen Nebenwirkungen muss ich denn bei der Therapie mit Phenytoin rechnen? Die Patienten verspüren gelegentlich eine Art innerer Unruhe. Schwindel, Kopfschmerzen bis hin zum Nystagmus oder auch Dysarthrien sind beschrieben. Ich möchte Sie gern noch zu einer anderen Nebenwirkung befragen. Stimmt es, dass bis zu 50% der Patienten Zahnfleischwucherungen bekommen? Ja, leider. Diese Phenytoin-induzierte Gingiva-Hyperplasie ist wirklich sehr häufig. Man sieht sie ja auch unter der Therapie mit Cyclosporin A und bei der Gruppe der Calcium-Antagonisten. Gibt es denn Möglichkeiten, dieser Wucherung vorzubeugen? An erster Stelle steht selbstverständlich eine gute Zahnhygiene. Die Entfernung von Zahnstein und Ablagerungen auf den Zähnen. Auch die Spülung mit Chlorhexidin kann angezeigt sein.